Sehen Sie, hier geht es zu Sofia Semjonowna. Überzeugen Sie sich, sie ist nicht da. Sie glauben es nicht? So fragen Sie doch bei Kapanaumovs. Sie gibt dort immer den Schlüssel ab. Da ist ja Madame de Kapanaumov. Wie? Was sagen Sie? Sie ist schwerhörig. Sie ist weggegangen? Wohin? Nun, jetzt haben Sie es selbst gehört. Sie ist nicht zu Hause und wird vielleicht erst sehr spät abends zurückkehren. So, gehen wir jetzt zu mir. Sie wollten doch auch zu mir. Da sind wir. Madame Rösslich ist nicht zu Hause. Diese Frau hat ewig etwas vor, aber sie ist eine gute Frau, ganz bestimmt. Vielleicht könnte sie auch für Sie von Nutzen sein, wenn Sie ein wenig vernünftiger wären. Nun, Sie sehen, ich nehme aus dem Schreibtisch dieses 5%ige Staatspapier. Sie sehen, wie viel ich noch davon habe. Und dieses wandert heute noch zu einem Bankier. Nun, haben Sie jetzt alles gesehen? Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr zu verlieren. Der Schreibtisch wird abgeschlossen, die Wohnung ebenfalls, und wir sind wieder auf der Treppe. Wollen wir eine Droschke nehmen? Ich fahre hinaus auf die Inseln. Wollen Sie sich an einer Spazierfahrt nicht beteiligen? Ich nehme diese Droschke zur Jelagin-Insel. Wie? Sie wollen nicht? Können doch nicht durchhalten? Fahren wir ein wenig spazieren. Was tut's? Es sieht so aus, als würde es Regen geben. Macht nichts. Wir können ja das Verdeck hochklappen. Svidrigailow saß schon im Wagen. Raskolnikow kam zu der Überzeugung, dass sein Verdacht wenigstens in diesem Augenblick falsch war. Ohne ein Wort zu sagen, drehte er sich um und ging in Richtung des Heumarkts zurück. Hätte er sich wenigstens ein einziges Mal umgeschaut, so hätte er gesehen, wie Svidrigailow nach etwa 100 Schritten die Droschke halten ließ, bezahlte, ausstieg und sich wieder auf dem Trottoir befand. Aber er konnte das nicht mehr sehen, denn er war schon um die Ecke in die Querstraße eingebogen. Ein tiefer Abscheu trieb ihn fort von Svidrigailow. Und von diesem plumpen Bösewicht, von diesem wollüstigen Wüstling und Schurken habe ich auch nur einen Augenblick irgendetwas erwarten können, rief er innerlich unwillkürlich aus. Freilich war Raskolnikows Urteil übereilt und leichtfertig. Im ganzen Wesen Svidrigailows lag etwas, was ihm mindestens eine gewisse Originalität, wenn nicht gar etwas Geheimnisvolles verlieh. Was aber seine Schwester betraf, so war Raskolnikow dennoch fest davon überzeugt, dass Svidrigailow sie nicht in Ruhe lassen werde. Aber es ging über seine Kräfte, an dies alles immer und immer wieder zu denken.